SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute hören Sie die vierte von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Es ist ein Wintertag im Jahr 1609, an dem es dem armen Juden Berl Landfahrer an den Kragen gehen soll. Der Unglücksvogel hat einen gestohlenen Zobelfellmantel gekauft und dafür soll er nun an den Galgen kommen. Und um seine Schmach zu vergrößern, sollen gleich noch zwei Straßenhunde mit ihm gehängt werden. Die haben erst recht nichts verbrochen. Ein abgemagerter Bauernköter mit rotbraunem Fell und ein weißer Pudel, der einst dem reichen Juden Mordechai Meisel gehört hat. Es liest Felix von Manteuffel. Er sah den beiden Hunden zu, wie sie einander nach Hundeart begrüßten, indem sie kläffend übereinander herfielen und sich balgten. Bald aber wurde ihm ihr Lärmen verdrießlich, denn die Hunde wollten nicht aufhören, einer hinter dem anderen in der Zelle hin und her zu jagen und dabei zu knurren und zu kläffen. Und nun begannen auch die Hunde des ganzen Viertels, sich in den Lärm zu mengen. Sie bellten und heulten bald aus der Nähe und bald aus der Ferne. »Stille«, rief der Berl Landfahrer erzürnt den beiden Hunden zu, »müsst ihr denn immer knurren und kläffen? Könnt ihr nicht Ruhe halten? Es ist spät, die Leute wollen schlafen.« Aber das war wie in den Wind gesprochen. Die Hunde hörten nicht auf ihn und fuhren fort zu lärmen und zu toben. Der Berl-Landfahrer wartete eine gute Weile. Er dachte, die beiden Hunde würden vielleicht doch ihres Spieles müde werden und sich zum Schlafen niederlegen. Er selbst dachte nicht an Schlaf. Er wusste, er würde ihn nicht finden. Er wollte in dieser Nacht bis zu ihrer letzten Stunde in tiefer Versenkung mit den heiligen Gegenständen verbunden sein. Aber die Hunde ließen es nicht zu. Nun verleiht die geheime Lehre, die Kabbala, denen, die in ihre tiefsten Tiefen eingedrungen sind, die ihre Abgründe durchmessen und ihre Höhen erklommen haben, große Kräfte von besonderer Art. Er durfte diese Kräfte nicht verwenden, um sein Leben zu retten. Denn damit hätte er dem göttlichen Ratschluss entgegengetrachtet. Aber er konnte sich durch sie zum Meister über diese Kreaturen machen, die ihm nicht gehorchen wollten. Von dem hohen Rabbi sagte man, er habe mit den Melochim, den Engeln, gesprochen, als wären sie seine Diener gewesen. Er aber, der Berl-Landfahrer, hatte sich der enthüllten Geheimnisse und ihre magischen Kräfte in seinem Leben nie bedient. Denn er war von furchtsamer Natur und er wusste, die Feuerflamme der geheimen Lehre zündet und verzehrt, was nicht Feuer ist wie sie. Jetzt aber, in dieser Stunde, entschloss er sich zitternd und in großer Bangigkeit, es zu versuchen und sich mit Hilfe der geheimen Formel und der magischen Anrufung zum Herrn über die lästigen Hunde zu machen, die ihm in seiner letzten Nacht den Frieden der Seele und die Gottesnähe nicht vergönnen wollten. Er wartete, bis der Mond hinter den Wolken hervortrat, und dann schrieb er mit dem Finger in den Staub, der die Wände der Zelle bedeckte, den Buchstaben Waf. Mit diesem Zeichen muss jede Beschwörung beginnen, denn in Waf vereinigt sich der Himmel mit dem Weltengrund. Unter das Waf schrieb er das Zeichen des Stiers, denn in diesem Zeichen sind alle Kreaturen inbegriffen, die auf der Erde unter den Menschen leben. Daneben schrieb er das Zeichen des göttlichen Thronwagens in den Staub und darunter in der vorgeschriebenen Reihenfolge 7 von den 10 Gottesnamen und als ersten Ehe, das ist das Immer. Denn die Kräfte dieses Namens sind es, von denen der Stier gelenkt und geleitet wird. Und unter das Ehe setzte er den Buchstaben des Alphabets, der die Kraft und die Gewalt in sich birgt. Nun wartete er, bis der Mond wieder hinter den Wolken verschwunden war. Dann rief er die 10 Engel mit ihren Namen, die Werkleute Gottes, die zwischen Gott und der Welt stehen. Sie sind genannt die Krone, das Wesen, die Gnade, die Gestalt, das hohe Gericht, das strenge Beharren, die Pracht, die Majestät, der Urgrund und das Reich. Er beschwor flüsternd die drei himmlischen Urmächte. Und zuletzt rief er mit lauter Stimme die Engelscharen der unteren Bereiche, die Lichter, die Räder und die Tiere der Heiligkeit. Ich weiß nicht, warum er schreit. Nicht immer kann man sie verstehen. Vielleicht hat er Hunger, sagte in diesem Augenblick der Pudel zu dem Bauernköter. Der Berl-Landfahrer ist sich nie darüber klar geworden, welcher Fehler sich in seine magische Formel eingeschlichen hatte. Er hatte unter den ersten der sieben Gottesnamen den Buchstaben Tet gesetzt, aber sein Gedächtnis hatte ihn dabei getäuscht, denn der Buchstabe Tet begreift nicht die Kraft und die Gewalt in sich, sondern das Eindringen und das Erkennen. Und diese Veränderung der Beschwörungsformel hatte bewirkt, dass er nicht die Gewalt über die Kreaturen gewann, sondern nur ihrer Sprache kundig wurde. Er dachte darüber nicht nach. Er wunderte sich auch nicht darüber, dass er plötzlich verstehen konnte, was der Pudel zu dem Bauernhund sagte. Es erschien ihm selbstverständlich, dass er es verstand. Es war so einfach und so leicht. Er konnte nur nicht begreifen, wieso er es bisher nicht verstanden hatte. Er lehnte sich in seinem Winkel zurecht und hörte zu, was die Hunde einander zu sagen hatten. »Hunger habe ich auch«, knurrte der Bauernköter. »Ich werde dich morgen zu den Fleischbänken führen«, versprach ihm der Pudel. »Ihr Landhunde findet euch allein ja nicht zurecht. Du wirst aufrecht auf zwei Beinen gehen und einen Stock im Maul tragen«, und für diese Kunst wird man dir einen schönen Knochen geben mit Fleisch und Fett daran. Zu Hause auf dem Hof bekam ich Knochen, ohne dass ich auf zwei Beinen gehen musste, sagte der Bauernhund. Auch Grütze bekam ich. Ich musste dafür nur den Hof hüten und Acht haben, dass sich die Füchse nicht über unsere Gänse hermachten. Was sind das, die Füchse? Fragte der Pudel. »Füchse«, wiederholte der Dorfköter, »wie soll ich dir erklären, was Füchse sind? Sie haben keinen Herrn. Sie leben in den Wäldern. Sie kommen nachts und stehlen Gänse. Das sind die Füchse.« »Und was sind Wälder?« erkundigte sich der Pudel. »Du weißt auch gar nichts«, knurrte der Bauernhund. »Wälder, das sind nicht etwa drei Bäume oder vier, sondern... Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Wohin du schaust, nichts als Bäume. Und hinter den Bäumen wieder Bäume. Und von dort her kommen die Füchse. Wenn einer eine Gans wegschleppte, bekam ich Stockprügel. Ich habe niemals Schläge bekommen, rühmte sich der Pudel. Auch nicht, als mich mein Herr auf zwei Beinen gehen und tanzen lehrte. Er war immer freundlich zu mir. Wir hatten auch Gänse. Aber die Füchse ließen sie in Frieden, denn es gibt hier keine Wälder, aus denen Füchse kommen. Wenn es hier Wälder und Füchse gäbe, hätte mein Herr es mir gesagt. Er sagte mir alles, er verbarg nichts vor mir. Ich weiß sogar, wo er das Geld vergraben hat, das man bei ihm nicht finden sollte und wem es gehört. »Ja, sie vergraben Geld«, bestätigte der Bauernköter. »Wozu? Man kann's nicht essen.« »Das verstehst du nicht«, wies ihn der Pudel zurecht. »Es ist klug, Geld zu vergraben. Alles, was er tat, war klug. Ich war in jener Nacht bei ihm, in der sie ihn in Leinwand hüllten und davontrugen. Aber vorher kam einer, der brachte ihm das Geld in einem Beutel. 80 Gulden seien es, sagte er, und damit sei die Schuld beglichen. Mein Herr ging mit ihm zur Tür.« Er ging sehr langsam, er war krank. Und als er zurückkam, fragte er mich, »Was soll ich mit diesem Geld beginnen? Ich habe das Geld von mir getan, aber es läuft mir nach. Sie sollen es hier nicht finden, wenn Sie morgen kommen. Nicht einen Groschen davon sollen Sie finden. Heute Nacht noch muss es fort von hier. Aber wohin? Sag mir, wohin?« Er hustete und klagte über Schmerzen, hielt immer ein Tüchlein vor den Mund. Dann sagte er, »Ich weiß einen, der niemals Glück gehabt hat, dem könnt mit diesem Geld geholfen sein. Glück, das kann ich ihm nicht hinterlassen, aber die 80 Gulden, die soll er haben. Gleich darauf aber schlug er sich mit der Hand vor die Stirn und hustete und lachte. »Das sieht ihm gleich, dem Berlandfahrer«, sagte er. »Wenn es hier Gulden regnet, ist er nicht da. Ist er mit seinem Karren über Land gefahren. Wahrhaftig, dem ist schwer zu helfen.« Er dachte eine Weile nach, und dann nahm er seinen Stock, seinen Hut und seinen Mantel, und den Beutel nahm er auch, und wir gingen hinaus und durch die Gassen zum Flussufer. Und dort hieß er mich die Erde aufscharren und vergrub den Beutel. Er sagte, wenn der Berlandfahrer in die Stadt zurückkommt, dann fasse ihn am Mantel und führe ihn hierher. Das Geld ist sein, aber ich kann's ihm nicht mehr geben, denn ich werde heute noch den Weg aller Menschen gehen. Du kennst den Berlandfahrer. Er geht ein wenig schief und vorn im Mund fehlen ihm 3 Zähne. Das ist nicht gut, meinte der Dorfköter. Er soll aufhören, Knochen zu nagen. Er soll Grütze essen. Sag ihm das. Aber ich kannte ihn nicht und ich kenne ihn auch heute nicht, rief der Pudel. Ich kann mich seiner nicht entsinnen. Das Geld liegt noch heute in der Erde. Wie kann ich denn sehen, wem die Zähne fehlen? Die Leute gehen doch nicht mit offenem Maul über die Gasse. Wie soll ich wissen, wer von ihnen Berlandfahrer ist? Der Berlandfahrer hatte mit Verwunderung gemerkt, dass von ihm die Rede war, und von da an hatte er mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört. Und wie er jetzt vernahm, dass Meißels Pudelhund ihn seit Jahren suchte, kam er aus seinem Winkel hervor und sagte vorwurfsvoll und traurig, »Ich bin der Berlandfahrer.« »Du bist der Berlandfahrer?« rief der Pudelhund, und er stellte sich auf seine Hinterbeine und begann aufgeregt zu wedeln und aufzuwarten. »Lass sehen, mach das Maul auf.« »Ja, die Zähne fehlen dir. Du bist also der Berlandfahrer.« »Nun gut, morgen gehe ich mit dir und zeig dir, wo dein Geld vergraben ist.« Und er ließ sich wieder auf seine Vorderpfoten fallen. »Morgen«, rief der Berlandfahrer mit einem schrillen Lachen, »morgen, ich bin doch der Berlandfahrer. Morgen werden wir alle 3 gehängt.« »Wer wird gehängt?« fragte der Pudel. »Ich, du und dieser dort«, sagte der Berlandfahrer und wies auf den Dorfköter, der eingeschlafen war. »Warum sollte man mich hängen?« fragte der Pudel verwundert. »Es ist so der Befehl«, gab der Berlandfahrer zur Antwort. »Dich werden sie vielleicht hängen«, meinte der Pudel. »Mich nicht. Mich hängt man nicht. Sie brauchen nur die Türe aufzumachen, so bin ich auch schon fort.« Er begann sich im Kreise zu drehen, und dann ließ er sich auf dem Boden nieder. »Ich will jetzt schlafen«, sagte er. »Leg auch du den Kopf zwischen die Beine.« »Du bist also der Berlandfahrer.« »Nein, mich hängt man nicht.« Und damit schlief er ein. Als der Morgen graute, wurde die Türe geöffnet, aber nicht der Henker kam, den Berlandfahrer zur Richtstatt zu führen, sondern es traten Reb Amschel und Reb Simcha, die beiden Judenräte, in die Zelle. Der Herr Oberst Strassoldo hatte sich auf vieles Bitten und Drängen hin bereit finden lassen, gegen ein Bußgeld von 150 Gulden, das die Judenältesten sogleich zu erlegen hatten, dem Berlandfahrer die Strafe zu erlassen. »Wir bringen Freiheit dem Gefangenen und Erlösung dem Gefesselten«, rief Reb Amschel. »Lobpreiset Gott, der uns seine Gnade nicht entzogen hat.« Und Reb Simcha sagte das Gleiche, nur mit nüchterneren Worten. »Ihr seid frei, Reb Berl. Das Bußgeld ist für euch gezahlt. Ihr könnt nach Hause gehen.« Aber es schien, als hätte sie der Berlandfahrer nicht verstanden. »Der Hund! Der Hund!« schrie er. »Wo ist der Hund? Er war doch eben noch hier. Meißels Hund. Er weiß, wo mein Geld vergraben ist. 80 Gulden!« »Reb Berl, ihr seid frei«, wiederholten die Judenräte. »Versteht ihr nicht? Gott hat geholfen. Die Strafe ist euch erlassen. Ihr könnt nach Hause gehen.« »Der Hund, der Hund«, jammerte der Bärlandfahrer. »Habt ihr ihn nicht gesehen? Er ist zur Tür hinaus. Meißels Pudelhund. Ich muss ihn finden. 80 Gulden. Ich Unglücklicher, ich Geschlagener. Wo ist der Hund?« Man sah ihn noch viele Jahre in der Prager Judenstadt und in der Altstadt. Er lief den Hunden nach und lockte sie an sich und hielt sie fest, und dann fragte er sie, ob sie nicht den weißen Pudel gesehen hätten, den mit dem schwarzen Fleck unter dem Aug und über dem Ohr. Und wenn sie ihn träfen, so sollten sie ihm doch sagen, er, der Bärlandfahrer, sei nicht gehängt, und der Pudel solle doch zu ihm in die Ufergasse kommen. Es werde ihm nichts geschehen, er werde nicht gehängt werden. Das Bußgeld sei auch für ihn, den Pudel, gezahlt worden. Die Hunde schnappten nach ihm und rissen sich los, und der Bärlandfahrer lief den Hunden nach, und die Kinder liefen dem Bärlandfahrer nach, und die Erwachsenen schüttelten die Köpfe und sagten, »Der arme Bärlandfahrer, er hat in jener Nacht in der Zelle vor Angst seine Menschenseele verloren.« Die Sarabande. Auf einem Fest, das der Geheime Rat und Kanzler von Böhmen, Herr Zdenko von Lobkowitz, aus Anlass der Taufe seines ersten Enkelkinds in seinem Prager Stadthaus gab, befand sich unter den Gästen auch ein kaiserlicher Hauptmann, ein Baron Juranitz, der ein oder zwei Tage vorher aus Kroatien oder aus dem Sklavonierland in der böhmischen Hauptstadt eingetroffen war. Und während die anderen Herren so gekleidet waren, wie es der Anlass und die Mode vorschrieben, indem sie nämlich den goldgestickten Rock aus purpurfarbenem Samt mit weiß gefütterten geschlitzten Ärmeln und dazu mit Goldbrokat besetzte, an den Knien enge Hosen, seidene Strümpfe und Atlasschuhe mit seidenen Schleifen trugen, war der Baron Juranitz in Reisekleidern mit Lederhose und hohen Stiefeln erschienen. Was er damit entschuldigte, dass sein Gepäck in der letzten Poststation liegen geblieben und ihm noch nicht nachgesendet worden sei. Auch hatte er sich nach dem Brauch der Grenzoffiziere das Haar und den Bart mit Schweineschmäh eingerieben, aber diese Eigenheit hielt man einem Manne zugute, dem der immerwährende Kampf gegen die Türken, die Erbfeinde der Christenheit, nicht Zeit gelassen hatte, sich darüber zu unterrichten, was die Mode einem Kavalier verstattete und was nach ihrem Gesetz verpönt war. Der Baron Juranitz also ließ es sich auf diesem Fest recht wohlergehen. Er trank und tanzte mit großer Ausdauer und in guter Laune, wobei es freilich mit seinem Tanzen nicht weit her war. Ob nun die Musikanten zu einer Gigue, zu einer Courante oder zu einer Sarabande aufspielten, ihm machte das keinen Unterschied. Er vollführte bei jedem dieser Tänze die gleichen Sprünge und bezeigte dabei weit mehr Eifer als Geschicklichkeit. Kurzum, dieser tapfere Offizier tanzte so zierlich wie ein dressierter Bär. Wenn die Musik für eine Weile schwieg, dann stieß er mit jedem, der ihm in den Weg kam, auf die Gesundheit des Täuflings an. Auch machte er den Damen seine Komplimente. Einer jeden versicherte er, er habe ihre Schönheit von Leuten rühmen hören, die etwas von der Sache verstünden. Seine besondere Aufmerksamkeit aber widmete er der jüngsten der drei Töchter des Herrn von Berka, die an diesem Abend zum ersten Mal in einer größeren Öffentlichkeit erschienen war. Diesem sehr schönen, aber etwas schüchternen jungen Fräulein berichtete er von seinen Waffentaten, von geglückten Anschlägen, Überfällen und von anderen Streichen, die er den Türken gespielt hatte, wobei er nie vergaß zu bemerken, es sei von dieser Sache viel Lärm in der Welt gemacht worden, sie habe aber nicht viel zu bedeuten. Auch ließ er das junge Fräulein wissen, dass er sich in seiner Heimat, wo der Scheffelkorn 7 Weißlinge gelte und die Tonne Bier einen halben Gulden, einen reichen Mann nennen könne und die Frau, der es dereinst beschieden sei, mit ihm auf seinem Gut zu hausen, die werde im Vollen sitzen, mit Federn, Wolle, Honig, Butter, Korn, Vieh und Bier, kurz mit allem, dessen sie zu einem vergnüglichen Leben bedürfe. Sie müsse nur vom Himmel mit einer guten Figur begnadet sein, setzte er mit einem Blick auf die des Fräuleins hinzu, denn eine solche gelte ihm noch weit mehr als adelige Herkunft und gute Sitten. Nun war aber unter den Gästen ein junger Graf Colalto, venezianischer Herkunft, ein rechter à la mode Herr, der vermeinte gewisse Rechte auf die jüngste der drei Berka-Fräulein zu haben, und ihm missfiel sowohl die Person wie auch das Auftreten des kroatischen Edelmanns. Und wie nun dieser wiederum eine Sarabande mit dem Fräulein auf seine Art gehüpft und gesprungen hatte, trat der Graf mit einer Verbeugung auf ihn zu und bat ihn in respektvollem Ton, ihm doch geneigtest zu verraten, bei welchem berühmten Ballettmeister er es in der Hohen Schule des Tanzes zu solcher Perfektion gebracht habe. Der Baron Juranitsch war ein Mann, der einen Spaß, auch wenn er auf seine Kosten ging, mit guter Miene hinzunehmen wußte. Er lachte und sagte, er wisse wohl, dass er in der Tanzkunst nur wenig erfahren sei. Er müsse dessenthalben auch alleraufrichtigst um Entschuldigung bitten. Jedoch bereitete ihm das Tanzen großes Vergnügen, und er hoffe damit der Demoiselle und den übrigen Gästen nicht allzu beschwerlich gefallen zu sein. »Der Herr wird sich selbst nicht gerecht, er ist zu bescheiden«, meinte der Colalto. »Der Herr wird mit den schwierigsten Tanzfiguren so leicht fertig, wie ein anderer mit einer warmen Brotsuppe. In dem großen Wasserspiel- und Schäferballett, das man demnächst seiner Majestät in der Burg vorführen wird, könnte der Herr mit seiner Kunst sehr wohl einen von den Faunen oder vielleicht sogar den Silenum selbst agieren.« »Ich bin«, sagte der Baron gelassen, »Soldat. Und daher den Waffentanz besser gewohnt als jeden anderen. Hab auch in meinem Leben die Kanonen öfter spielen lassen als die Flöten und Violen. Für den boxfüßigen und gehörnten Silen mag der Herr sich also nach einem anderen Darsteller umsehen. Was aber die Brotsuppe betrifft, so gebt der Herr nur Acht, dass er nicht auslöffeln muss, was er sich einbrockt.« Und damit verbeugte er sich, bot seiner Dame den Arm und trat mit ihr wiederum in die Reihe der Tanzenden.